Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 43 des Gabelbissen Podcast. Im Nachhinein betrachtet ist mir irgendwie aufgefallen, dass die letzte Folge in gewisser Hinsicht eine Jubiläumsfolge war. 42 ist ja in gewissen Kreisen ja so ein kleiner, wie soll man sagen, Insider-Schmäh, ein kleiner Insider-Witz. Denn 42 ist, falls ihr das nicht gewusst habt, die Antwort auf die Frage aller Fragen. Die Frage nach dem Leben, der Frage nach dem Universum und dem ganzen Rest. Und das hat ein ganz schlauer Computer innerhalb von 7,5 Millionen Jahren berechnet, das Volk versammeln lassen und hat ihnen die Antwort 42 präsentiert. Ich sehe, bei einigen gibt es jetzt noch ein paar fragende Blicke. Kurz zur Aufklärung. Das Ganze ist Teil des Science-Fiction-Romans von Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis. Und das ist halt so in IT- und Nerd-Kreisen so ein kleiner Insider mehr oder weniger. Um kurz noch beim Thema zu bleiben. Wenn 42 die Antwort auf die Frage aller Fragen ist und wir das Ganze jetzt auf dem Podcast hier ummünzen, müsste eigentlich sterisches Wurzelfleisch die Antwort auf die Frage aller Fragen sein. Okay, lassen wir es bleiben. Ihr hört ja den Gabelbissen-Podcast nicht, um irgendwelche nerdischen Themen oder etc. da zu diskutieren, zu überlegen. Ihr wollt ja Kulinarisches erfahren. Und somit gehen wir hurtig zum eigentlichen Inhalt der heutigen Folge über. Und zwar geht es heute mal um was Vegetarisches, um ein spezielles Obst. Und zwar um die Zwetschge. Zwar nicht irgendeine Zwetschge, sondern um die berühmte Stanzer-Zwetschge. Die ist, um es ganz genau zu sehen, eine echte Zwetschge oder, um es noch ein bisschen präziser zu sagen, eigentlich eine Art Hauszwetschge. Ja, Zwetschge generell kann man sagen, ist eine Unterart der Pflaume. Und da sind wir auch gleich bei einem wichtigen Punkt. Denn mir ist immer wieder aufgefallen, dass das sehr gerne verwechselt wird. Ich selbst muss gestehen, habe es auch eine Zeit lang verwechselt. Eine Pflaume ist nicht gleich eine Zwetschge. Also man kann die Zwetschge nicht gleichzeitig als Pflaume bezeichnen. Die Pflaume, die man so kaufen kann, ist schon eine eigenständige Frucht. Die Zwetschge ist halt eine Unterart davon. Ja, die Pflanze generell, also Zwetschgen, findet man eigentlich auf der ganzen Welt verstreut. Man hat sie in Europa, man hat sie in Nordamerika, man hat sie in Teilen von Asien, in Afrika etc. etc. Botanisch gesehen zählt sie, wie viele andere Obstsorten, zur Familie der Rosengewächse und da genauer gesagt zum Steinobst. In Österreich und in Deutschland gibt es übrigens einen ganz wesentlichen Unterschied. Bei uns in Österreich, klar, Zwetschge schreibt man mit K wie Konrad. In Deutschland hingegen schreibt man die Zwetschge mit G wie Gustav. Ist aber auch nicht überall so genannt. In einigen anderen Teilen wird es in Deutschland übrigens auch Quetsche genannt. Also der Begriff von mir persönlich ganz fremd. Wo das jetzt genauso genannt wird, kann ich euch leider nicht sagen. Die Zwetschge wird eigentlich zu einem großen Teil verwertet. Man nimmt nicht nur die Früchte, sondern man nimmt auch das Zwetschgenholz. Und das ist ein ganz ein teures und exklusives Holz. Das ist nämlich, zeichnet sich durch einen sehr harten Faktor aus, also ein hartes Holz und hat eine wunderschön leicht rötliche Farbe. Ja, und da das Ganze halt eher langsam wächst, bis man halt verarbeiten kann, ist es ein teures Holz. Das Obst, die Zwetschgen selbst, kann man sehr, sehr vielseitig verarbeiten. Man kennt es zum Beispiel ja, aus frische Früchte, klar. Man kann daraus Powidl machen, man kann Marmelade draus machen, man kann Zwetschgenröster draus machen, man kann Säfte draus machen, man kann stirren, man kann Schnaps draus machen, etc. etc. Aber kommen wir mal zur eigentlichen Zwetschge unserer Folge, der Stanzer Zwetschge. Stanz, das ist die Ortschaft, wo eben diese Zwetschge kultiviert wird, oder sagen wir, die Region um die Ortschaft. Und das finden wir in Tirol. Genauer gesagt finden wir das im westlichen Teil von Nordtirol und es wird auch das Oberland genannt. Und die Zwetschgen wachsen dort übrigens auf einer Seehöhe von über 1000 Metern. Man kann man sich jetzt nicht so ganz vorstellen, dass das wächst, aber die Frucht wächst dort wirklich wunderbar und gedeiht einfach nur prächtig. Natürlich, die Gärten liegen dort immer auf den Südhängen, weil ja auf den Nordhängen kommt halt doch nicht wirklich Sonne hin und das wird der Pflanze alles andere als gut tun. Südhänge haben wir dafür viel Sonne und das wird auch im Weinbau gern genutzt, um eben einen dementsprechenden Fruchtzuckeranteil in den Pflanzen zu erreichen, also in den Früchten. Und die Region dort ist übrigens für diese Zwetschge klimatisch bedingt sehr, sehr gut. Denn ich habe hier ein trockenes alpines Klima mit sehr, sehr vielen Sonnenstunden. Das trägt eben zur Reife und dem Fruchtzucker bei. Und was eigentlich für die Zwetschge gut ist, für viele Pflanzen eher schlecht, ich habe dort einen hohen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Und das alles zusammen ergibt wirklich ideale Bedingungen für die Zwetschge. Man jetzt nicht für jede Sorte, sondern eben für diese spezielle Variante der Zwetschge. Ja, in der Region wird eben dieser Anbau sehr groß betrieben und dort gibt es sage und schreibe so circa plus minus, ja, einigen Stück 20.000 Zwetschgenbäume. Ja, und nun nebenbei angemerkt, die Region um Stans ist das höchste Anbaugebiet für Obst in Europa. Also es gibt nicht so das höher liegt, wo noch Obst kultiviert wird. Das wird nur in der Region gemacht und ist eben das höchste Anbaugebiet, das wir haben in Europa. Warum genau die Zwetschge gerade in die Gegend gekommen ist, das ist historisch heutzutage nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Es gibt eine gewisse Legende, die besagt, dass der heilige Petrus von Canisius im 16. Jahrhundert bei seinen Wanderpredigern eben in die Region gekommen ist und Zwetschgenreiser mitgebracht hat. Die Bauern damals waren dort eher arm und waren mehr oder weniger auf Selbstversorgung angewiesen und die haben eben diese Reiser genommen und haben versucht, daraus Pflanzen zu ziehen. Und das ist ihnen auch gelungen. Sie haben es in den verschiedensten Stellen probiert und haben dann einige Stellen entdeckt, wo die wunderbar gedeihen. Ja, und die haben sich dann wirklich toll entwickelt. Und so ist dann der Zwetschgenanbau, so sagt man, mehr oder weniger entstanden. Also im Laufe der Zeit hat es dann einige, wie soll man sagen, Mutationen oder evolutionären Weiterentwicklungen der Pflanze gegeben. Und durch Kreuzungen etc. sind so einige Unterarten der Stanzer Zwetschge mehr oder weniger entstanden. Und da gibt es halt dann neben der klassischen Stanzer Zwetschge auch noch spezielle Untersorten, würde ich jetzt einmal sagen. Schon im frühen 19. Jahrhundert wurde in der Region die Frucht übrigens im großen Stil vermarktet. Also man hat eigentlich relativ früh den Wert dieser tollen Frucht erkannt und hat es dann dementsprechend vermarktet. Man hat an der Kultivierung der Pflanze gearbeitet und das immer mehr verbessert. Und man hat sie wirklich im Laufe der Zeit absolut, kann man sagen, für die Region perfektioniert. Und diese alte Tradition wurde natürlich innerfamiliär immer weitergegeben. Die Zwischenkriegszeit und vor allem dann der Zweite Weltkrieg brachten aber einen ja extrem großen Einbruch in das Ganze. Und so drohte mehr oder weniger der Zwetschgenanbau in der Region völlig auszusterben. In der Nachkriegszeit ja, hat man sich nicht mehr darum gekümmert, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wie auch bei einigen anderen Dingen, ich glaube, das, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch beim Machfelder Spargel so, hat man das Ganze rechtzeitig erkannt, dass da eigentlich wertvolles Wissen verloren geht. Und so hat man einen Verein gegründet und hat das Wissen wieder weitergepflegt und hat mehr oder weniger diese alte Sorte der Stanzer Zwetschge der Nachwelt ums erhalten. Ja, was zeichnet die Zwetschge jetzt aus? Im Geschmack ist sie aufgrund der vielen Sonnenstunden sehr, sehr süß und ist aber auch eine extrem saftige Frucht. Man kennt sie ja von einigen Zwetschgenvarianten. Ja, die sind zwar schön süß, aber irgendwie ja doch trocken, wenn man das Ganze isst. Bei der Stanzer gibt es das nicht. Dann hat sie noch ein wirklich toll ausgeprägtes Aroma und bietet, wie ich bereits vornherein erwähnt habe, auch noch verschiedenste Varianten an. Und zwar sind es dann Varianten der Hauszwetschge, der Wangenheimer Frühzwetschge und der italienischen Zuckerzwetschge. Die findet man eben in diesem Gebiet und sind eigene Varianten der Stanzer Zwetschge. Es gibt natürlich auch hier wieder kleine regionale Unterschiede. Es kommt ganz darauf an, wie der Landwirt, der Bauer seine Pflanzen gepflegt hat und veredelt, was auch immer. Der Vorteil der Stanzerzwetschge ist übrigens der, dass sie im Gegensatz zu anderen Pflanzen eine eher spät blühende Sorte ist. Weil wir wissen ja, in den Bergen bleibt der Winter länger, ist härter und da kann es natürlich mal passieren, dass so ein Blütenstand komplett abfriert und der Baum trägt dann einfach nichts. Das Problem haben wir hier nicht, weil es eben spätblühend ist, beginnt somit erst nach dem Winterfrost zu blühen. Ja, weil die jetzt auch später zu blühen beginnt, ist natürlich auch die Ernte später als bei anderen Zwetschgenvarianten. Mittlerweile bekommt man auf den Märkten bei uns ja schon frische Zwetschgen, aber die Stanze, die braucht länger, die wird erst im Herbst oder Spätherbst geerntet. Im Gegensatz zum konventionellen Anbau wird diese Zwetschgenvariante nicht maschinell geerntet, sondern das ist alles noch Handarbeit. Man legt in der Region eben wirklich sehr, sehr hohen Wert auf nachhaltige Landwirtschaft und es ist alles per Hand gemacht. Denn nur so erreicht man auch eine wirklich hohe Qualität bei den Zwetschgen. Verkauft wird das Ganze dann in mehrerlei Varianten. Auf der einen Seite werden die Zwetschgen frisch verkauft. Das natürlich innerhalb von Österreich und den europäischen Ländern, aber auch nach Übersee. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Stanzer Zwetschge in Kanada äußerst beliebt ist und dort ist man durchaus gewillt, pro Stück, ja, ich sage pro Stück, einen kanadischen Dollar zu bezahlen. Wenn man mal bei uns schaut, was ein Kilo Zwetschgen kostet und weiß, wie viel Stück das sind, und das wird dort ein Dollar bezahlt, ja, das ist schon durchaus ein beachtlicher Preis, muss man sagen. Aber die Zwetschgen werden nicht nur frisch verkauft, sondern sie werden auch gleich weiterverarbeitet. Auf der einen Seite kann man sie gedörrt kaufen, Dörrzwetschgen, gibt es ja verschiedenste tolle Gerichte auch damit. Oder auch für die Region sehr berühmt als Schnaps, den Stanzer Zwetschgenschnaps. Und das ist dort so beliebt, dass die Region sage und schreibe 180 Brennereien zählt. Und das ist für die Fläche eigentlich ein großer Wert. Und das ist ein ganz ein spezieller Zwetschgenschnaps, der ist nicht vergleichbar mit den üblichen, die man sonst bekommt. Vom Geschmack her würde ich sagen, ja, hat eine leichte Zimtnote und bietet auch einen Bittermandelgeschmack. Das kommt aber nicht vom Bittermandeln, nein, bei der Produktion werden auch die Kerne der Stanzer Zwetschge weiterverarbeitet und dadurch kommt dann eben dieser Bittermandelgeschmack zustande. Das Ganze gibt es nicht nur als gebrannten Schnaps, man kann es auch in Likör vom Kaufen. Das ist vor allem für jene interessant, die es nicht so stark wollen. Der Schnaps liegt da doch gleich bei so circa 40 Volumensprozent. Und Leute, die es halt eher lieber süßlicher haben wollen. Da ist es besser, wenn man eher zum Likör greift. Der ist dem Stanzer Schnaps eigentlich geschmacklich ziemlich ähnlich, nur halt hauptsächlich süßer. Ich habe eingangs ein Produkt erwähnt, was man aus Zwetschge machen kann. Und das möchte ich euch jetzt auch noch etwas genauer vorstellen. Und zwar der Powidl. Powidl stammt eigentlich aus Böhmen, wurde aber schon relativ früh in die österreichische Küche aufgenommen und die findet man eigentlich in total vielen Gerichten. Einfach gesagt, was ist Powidl? Im Grunde eine Art Mousse aus frischen oder gedörrten Zwetschgen. Und das Ganze funktioniert so, dass man eben die Zwetschgen nimmt, frisch oder gedörrt, die werden passiert und anschließend in einem Topf eingedickt. Und das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Denn das Ganze wird mal ohne Zusatz von Gelier und Konservierungsstoffen gemacht. Das ist noch heute so. Also da, wenn man Powidl kauft, kann man davon ausgehen, dass es ohne Gelier und Konservierungsstoffe ist. Teilweise wird das Ganze geschmacklich noch mit Nelkenpfeffer oder Zitronenschalen oder auch Ingwer verfeinert. Und das Ganze wird eingekocht. Und der Prozess dauert extrem lange, also da reden wir schon von mehreren Stunden. Denn das muss ja von sich selbst aus eindicken, das ganze Wasser muss weg. Man muss dabei aufpassen, dass das Ganze nicht anbrennt, man sollte immer wieder umrühren. Also da steckt wirklich viel, viel Arbeit dahinter. Aber das Ganze zahlt sich meiner Ansicht nach aus, denn dann erhalte ich ein Produkt, das ein äußerst kräftiges Aroma hat, hat zwar auch einen hohen Zuckergehalt, der wiederum bringt aber gleichzeitig den Vorteil, dass Powidl sehr, sehr lange haltbar ist. Man Man kann sagen, der ist durchaus mehrere Jahre bei richtiger Lagerung haltbar. Bovidl selbst findet man dann in sehr vielen Gerichten, um ein paar Beispiele zu nennen. Auf der einen Seite in Germknödeln, in den klassischen Bovidl-Tatschgerln. Man nimmt es gern für Palatschinken oder auch zum Beispiel für Livanzen. Wo er aber nicht zum Einsatz kommt, ist im Rezept der heutigen Folge. Denn da wollen wir frische Zwetschgen verarbeiten, idealerweise natürlich die Stanzer Zwetschge. Und was wir immer machen? Einen Zwetschgenfleck. Zwetschgenfleck ist jetzt nichts Tirolerisches, also nichts Typisches der Region. Der Zwetschgenfleck ist eigentlich ein Gericht, das man in der Wiener Mehlspeisküche kennt und das haben eigentlich sehr viele Kaffeehäuser im Standardprogramm. Für einen Zwetschgenfleck benötigen wir 400 Gramm Mehl. Hier würde ich sagen, idealerweise glattes Mehl. Man kann aber auch griffiges oder Universalmehl verwenden. Idealerweise aber glattes Mehl. Außerdem benötigen wir 2 Eier, 100 Gramm Butter, so circa ein Achtel Liter lauwarme Milch, 300 Gramm frische Germ, also Frischhefe, 100 Gramm Staubzucker, etwas Vanillezucker, etwas Inländerrum, eine Prise Salz und für den Belag benötigen wir dann noch so circa 1 Kilogramm Zwetschgen, Zucker und Zimt. Zunächst einmal sieben wir das Mehl in eine passende Form und bröseln unsere Germ hinein. Das Ganze mischen wir dann mal schön durch. Im nächsten Schritt streuen wir mal etwas normalen Zucker über das Ganze darüber und erwärmen die Milch. Ja, in diese erwärmte Milch geben wir die Butter hinein und lassen das Ganze einmal zergehen. Wenn das zergangen ist, sprudel ich das Ei hinein. Das sollte schon ein bisschen abgekühlt sein, also nicht zu heiß machen, weil sonst stockt das Ei. Wenn es abgekühlt ist und die Butter geschmolzen ist, wie gesagt, sprudeln wir das Ei hinein. Danach den Staubzucker, den Vanillezucker und einen Schuss Rum. Also wer jetzt nicht so den Rumgeschmack mag, kann den auch weglassen. Das Rezept ist jetzt nicht unbedingt abhängig vom Rum. Danach nehme ich das Gemisch, salze ein ganz wenig mein Mehl und kippe das Gemisch übers Mehl hinüber. Ja, und das Ganze rühre ich dann ein und knete das Ganze, bis ich einen schönen, festen Teig erhalte. Aus dem forme ich dann eine Kugel, gebe am besten über das Gefäß ein Geschirrtuch drüber und lasse das Ganze auf einem, ja, sagen wir mal, warmen Ort aufgehen. Idealerweise, wenn man es im Winter macht oder im Herbst macht, vielleicht in der Nähe von einem Kachelofen. Achtung, nicht zu heiß, weil wenn es zu heiß ist, kann es entweder zu schnell aufgehen oder meine Hefekulturen sterben einfach wegen der Temperatur ab. Wahlweise könnte man auch die Restwärme eines Backofens verwenden oder man kann den Backofen für kurze Zeit auf so circa 50 Grad Ober-Unterhitze aufwärmen. Den Teig reinstellen, sofort abdrehen, die Tür wieder zumachen und darin rasten lassen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, das funktioniert auch wunderbar. Ja, wenn die Stunde vergangen ist, nehme ich meinen Teig, gebe ihn auf eine bemehlte Fläche drauf und da rolle ich ihn dann anschließend mal aus. Es sollte dann ja so eine Stärke von, ich sag mal, circa einen halben Zentimeter haben. Ob es jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist, ist im Grunde egal. Nur so circa in die Gegend sollte man kommen. Das Ganze versuche ich dann auf ein Backblech zu bringen. Das Backblech kleide ich vorher mit einem Backpapier aus, also ich lege Backpapier drüber. Alternativ könnte man das Backblech auch einfetten. Ich persönlich verwende eher Backpapier, weil nachher muss man nicht so viel putzen, wie wenn ich es einfetten würde. Ja, wenn ich meinen Teig dann drauf gebracht habe, nehme ich die Zwetschgen her, wasche sie zunächst einmal ordentlich, anschließend halbiere ich sie, entferne den Kern, ja, und lege sie dann mit der Schnittfläche nach oben gerichtet auf meinen Teig. Und da sollte ich eben darauf achten, dass das Ganze wirklich so eng wie möglich draufgelegt wird, damit ich wirklich viele, viele Zwetschgen unterbringe. Zu guter Letzt bestreue ich dann meine Zwetschgen noch mit Zucker und Zimt. Von der Menge her, das ist dann euch überlassen, wie ihr es gerne halt haben möchtet. Ja, und das lasse ich dann an einem wärmeren Ort dann nochmal für so circa 30 Minuten gehen. Und zu guter Letzt muss ich das Ganze noch bei so circa 170 Grad Ober-Unterhitze, man kann auch ein bisschen höher gehen, das ist dann euch überlassen, muss ich das Ganze dann für so circa 40 Minuten backen. Und zwar so lange, bis der Teig schön goldbraun ist und die Zwetschgen durch sind. Es kann durchaus passieren, dass der Teigrand ziemlich dunkel wird. Das an sich kein Problem. Er ist zwar außen schon dunkel, innen aber wieder erst genau richtig und die Zwetschgen sind dann auch richtig gar. Den Rand kann man, wenn man möchte, entsorgen, weil wenn es dann ein bisschen leicht angebrannt ist, schmeckt es ja nicht so. Wenn das Ganze fertig gebacken ist, hole ich das Ganze aus dem Rohr heraus. Ist mir der Rand zu dunkel geworden, kann ich den, wie bereits erwähnt, wegschneiden. Wenn nicht, kann man es auch belassen. Und dann schneide ich eben das Ganze, den ganzen Fleck in quadratische Stücke. Es ist nämlich ganz typisch, dass die Zwetschgenfleckstücke quadratisch geschnitten werden. Ja, und dann lasse ich es einfach auskühlen und kann es auch schon servieren. Wer jetzt nicht so einen Zwetschgenfleck machen möchte, sondern vielleicht mal einen Strudel probieren will, dem empfehle ich das Rezept vom Zwetschgenstrudel, das ihr bei mir im Blog von der Marille findet. Den direkten Link dazu habe ich euch in die Shownotes gegeben. Ja, so sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zur Starnzer Zwetschge oder dem Rezept habt, könnt ihr mich jederzeit gerne kontaktieren. Wie ihr das am besten macht, das erfahrt ihr im Abspann. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch in diesem Fall viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.